Erzählungen sind überall. Als kulturelle Universalie durchqueren sie dem Literaturwissenschaftler Albrecht Korschorke zufolge alle historischen Epochen, Völker, Gesellschaftsschichten, Niveaus und Medien. Sie stecken in Bildern und Worten, begegnen uns in Kino und Theater, in Politik und sozialen Medien. Wir bilden unsere vielschichtigen Identitäten nach ihrem Vorbild und mit ihrer Hilfe. Wir könnten unser Leben kaum bewältigen, wenn wir nicht beständig die Komplexität dieser Welt und unserer Wirklichkeit durch Erzählungen reduzieren und sublimieren würden. Die darunterliegenden Narrative sind als kulturelle Kerne zu festen Institutionen unseres Zusammenlebens geworden. Zugleich reichen sie viel tiefer, als wir denken. Sie beginnen nicht erst, wenn wir den Fernseher anschalten oder ein Buch aufklappen. Sie sind längst und immer schon da, bevor sie uns das erste Mal bewusst werden. Die Ein-Wort-Geschichte. Was fällt Ihnen spontan beim Wort Wiedervereinigung ein? Welche Assoziationen kommen Ihnen? Sehen Sie die Menschenmenge am Brandenburger Tor, an den Grenzübergängen in Leipzig? Die erschöpften, aber glücklichen Politiker? Die deutsche Fahne? In diesem einen Wort steckt alles, was eine gute Geschichte braucht. Ein Auslöser, der alles ins Rollen bringt, die deutsche Teilung, viele Herausforderungen, der Kalte Krieg, ein glückliches Ende, die friedliche Revolution von 1989. Antagonisten, Protagonisten und Mentoren begleiten die Reise zweier einst verbundener, dann aber getrennter Gesellschaften zurück zueinander. Unser Bewusstsein wird förmlich geflutet mit Geschichte, in jedem Sinne des Wortes. Weil in einzelnen Wörtern ganze Narrative stecken, genügt ein Wort wie Wiedervereinigung und unser narrativer Instinkt springt an. Solche Begriffe bergen laut Albrecht Korschorke Mikroplots, also eine motivierte Sequenz zwischen zwei Zuständen, wie er anhand epochaler Beispiele wie Aufklärung, Individualisierung oder Globalisierung feststellt. Sie lassen sich wie archäologische Stätten lesen, in denen sich Sedimente an Bedeutungen übereinander gelegt haben. Sie enthalten ein bestimmtes Narrativ, das darauf wartet, aus dem Begriff extrahiert zu werden, oder sind andersherum zu Begriffen gepackte Narrative. Wir müssen im Grunde also bereits bei einzelnen Wörtern anfangen, wenn wir uns die Beschaffenheit von Geschichten anschauen wollen. Sie beeinflussen unsere Weltsicht, unsere Sicht auf die Dinge noch subtiler und tiefgreifender als auserzählte Kulturprodukte wie Filme oder Bücher. Oder wie der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer im LTI, Notizbuch eines Philologen, einem grundlegenden Werk der Sprach- und Wortkritik schreibt, Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Fußnote. LTI steht für Lingua Tertii Imperii und bedeutet Sprache des Dritten Reichs. Mehr dazu und den generellen Narrativen des Faschismus in Kapitel 7. Ende der Fußnote.